Und wenn wir wollten, würden wir ihre Augen auslöschen. Und sie laufen dann zum Weg um die Wette. Aber wie können sie da sehen?